Bitişen. Guten Tag, ich bin Nuran Afci. Ich bin die Diensthabende Essen auf dieser Station und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Nehmen Sie bitte Platz. Wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie Ihre Fragen am Ende des Gesprächs oder zwischendurch stellen. Bevor Sie mir über Ihre Beschwerden erzählen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen zu Ihrer Person stellen. Okay, wie heißen Sie denn? Ich heiße Jutta Lippert. Jutta Lippert. Jutta. Könnten Sie bitte Ihren Vornamen und Nachnamen buchstabieren? Ja, Jutta schreibt sich JUTTA. Und der Nachname Lippert schreibt sich LIPPERT. Jutta mit Doppel-T. Ja. Doppel-T, oder? Ja, Doppel-T. Okay. Herr oder Frau? Frau Frau Lippert. Liebert, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre. Wann genau sind Sie geboren? Am 15. Februar 1966. Okay. Sind Sie verheiratet? Ja. Und haben Sie Kinder? Ja, zwei Kinder. Zwei Kinder, okay, sehr gut. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin Architektin. Architektin. Architektin, okay. Frau Lippert, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie im Moment? Ja, ich habe so seit circa 2 Stunden ist mir plötzlich unwohl, mir ist schlecht. Ich habe zweimal erbrochen und ich habe so einen Druck im Oberkörper. Und auch im Oberbauch. Mehr aber im Oberkörper, hinterm Brustbein. Hinter Brustbein. Fühlen Sie Schmerzen hinter Brustbein? Ja, richtig, Schmerz ist ein Druck und diese starke Übelkeit. Ein Druckgefühl. Ja, ein leichter Druckschmerz. Ja. Und Sie haben gesagt, dass Sie zweimal erbrochen haben. Wie sieht das Erbrochene aus? Mal so ein bisschen gelblich, schleimig, gelblich. Nicht schleim. War es Blut im Erbrochene? Nein, kein Blut. Okay. Könnten Sie bitte sagen, wo die Schmerzen am stärksten sind? Also so mehr hier so im Brustkorbbereich hier Ganze. und etwas auch so unterhalb der Rippen, aber mehr hier oben. Oben, okay. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wenn ein sehr leichter Schmerz ist, 10 ein unerträglicher Schmerz? Na, 4 bis 5. 4, 5. Und 2 Stunden haben Sie Ja, vor circa zwei diese Stunden. Beschwerden. Ja, doch. Hatten Sie etwas Ungewöhnliches gegessen, Nein. bevor diese Beschwerden aufgetreten Nein, nein, das war noch vor dem Frühstück. Vor dem Frühstück begann das mit sind? den Beschwerden. Und gestern Abend habe ich ganz normal etwas Brot gegessen, etwas Tee getrunken, aber nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Gibt es irgendwelche Auslöser für diese Schmerzen? Haben Sie irgendwelche Vermutung? Ich habe solche Schmerzen noch nie vorher gehabt. So, und diese Übelkeit so habe ich noch nie vorher gehabt. Übelkeit auch. Wie war Ihr Erbrechen? Ja, ganz plötzlich und war es ganz plötzlich und Mir wurde erst schlecht und übel und auch etwas schwindelig und dann kam dieser Druck im Brustkorb und dann habe ich auch schon das erste Mal erbrochen. Okay. Wie war die Menge? Haben Sie viel erbrochen? Nee, es war mehr schleimig, weil ich habe das letzte Jahr schon gestern Abend gegessen, vor über 12 Stunden. Und ich hatte heute Morgen ja noch nichts gefrühstückt. Das war ja vor dem Frühstück. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, kein Fieber. Kein Fieber. Fieber, nein. Haben Sie Probleme mit dem Schüttelgang oder beim Wasserlassen? Nein, habe ich nicht. Haben Sie Kopfschmerzen? Nein, mir ist nur schwindelig. Mir ist nur schwindelig. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, von denen ich wissen sollte, wie Bluthochdruck, Diabetes? Ich nehme nur ein Medikament ein, das ist für die Schilddrüse. Ich habe eine Schilddrüsenvergrößerung und eine, wie der Arzt sagt, eine leichte Unterfunktion. Und dafür muss ich dann Tabletten nehmen. Seit ungefähr 18, 20 Jahren. Seit 20 Jahren? 18 bis 20 Jahren. Circa 20 Jahre nehme ich diese Tablette. Welche Medikamente nehmen Sie ein? Das Mittel heißt L-Tyroxin. L-Tyroxin. Eine morgens. In welcher Dosierung nehmen Sie? Eine morgens, da steht drauf 50. 50. 50 Milligramm. Wurden Sie schon einmal operiert? Als Kind wurden meine Mandeln operiert. Da war ich vielleicht 8 Jahre alt. Und mit circa 15 Jahren wurde mein Blinddarm operiert. 15, als Sie 15 war? Als ich 15 Jahre alt war, ja, genau. Okay. Frau Lippert, reagieren Sie allergisch auf irgendwelche Medikamente, Lebensmittel? Nein, ich habe keine Allergien. Nein. Okay, sind Sie gegen Coronavirus und Kinderkrankheit geimpft? Ja, ich gehe eigentlich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung. Ja, das ist sehr gut. Ich bin geimpft 3-mal gegen Corona und habe im April auch eine Corona-Covid-Erkrankung gehabt. War aber alles, ist gut verlaufen. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? Nein. Letzte Zeit heißt wie lange ungefähr, welcher Zeitraum? Letzter Zeit? Letzten Monat vielleicht. Rauchen Sie, Frau? Ja, ich rauche. Ich rauche schon ziemlich lange, seit circa 37 Jahren, eine Schachtel am Tag. 37 Jahren eine Schachtel. Ja. Haben Sie schon probiert, mit dem Rauchen aufzuhören? Nein. Nein. Ja, wir können vielleicht darüber sprechen. Ja. Nächstes Mal. Trinken Sie Alkohol? Ja, aber sehr selten. Vielleicht ein Glas Wein in der Woche. Ein Glas Wein pro Woche. Ein Glas Wein pro Woche. Okay, das ist eine Routinefrage, Frau Lippert. Ich muss auch diese Frage stellen. Ja. Nehmen Sie Drogen? Nein, habe ich noch nie gemacht. Okay, sehr gut. Sie sind 56 Jahre alt sind Sie in Wechseljahren? Ja, in den Wechseljahren. Ich glaube, bis vor 6 Jahren habe ich noch die Pille genommen, bis vor 6 Jahren und danach nicht mehr und ja. Wie lange haben Sie Pille eingenommen? Ja, gut 20, 25 Jahre. 25 Jahre. Ja. Danke. Okay. Frau Lippert, gibt es irgendwelche Erkrankungen in Ihrer Familie? Ich meine, Ihre Eltern, Kinder, Geschwister. Ja, also mein Vater ist an einem Herzinfarkt verstorben mit 68 Jahren. 68 Jahren. Und meine Mutter, die ist 82 Jahre, die lebt, die hat etwas Alterszucker und etwas hohen Blutdruck. Und ein Bruder von mir, der... Moment bitte, ich mache mir Notizen. Könnten Sie bitte wiederholen, Ihre Mutter? Mutter ist 82 Jahre alt, die lebt noch und die hat etwas Alterszucker und etwas hohen Blutdruck. Okay. Haben Sie Geschwister? Ja, ein Bruder, der ist 59 Jahre alt und der ist im letzten Jahr hat er eine Bypass-Operation bekommen. Okay. Sie haben 2 Kinder. Sind Sie gesund? Ja, die Kinder sind gesund. Die sind 32 und 34 Jahre alt, die sind gesund. Mhm. Okay, leben Sie mit Ihrer Familie? Nur mit meinem Mann. Die Kinder haben eigene Familien und leben in anderen Städten. In einer Wohnung oder in einer Wohnung, ja. Treiben Sie Sport? Nein. Haben Sie Haustiere? Nur Fische. Ein Aquarium mit Fischen. Sehr schön. Ich habe alle meine Fragen gestellt, Frau Lippert. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ja, was kann es sein? Ich bin ganz verunsichert jetzt und neugierig, was ich denn haben kann, weshalb mir so übel ist und ich diesen Druck habe. Frau Lippert, als Erste haben wir immer 3 Schritte, um eine richtige Diagnose stellen zu können. Ja. Zuerst Anamnesegespräch, danach körperliche Untersuchung und operative Diagnostik. Bisher haben wir nur Anamnesegespräch. Okay. Ja, ich werde Sie körperlich untersuchen. Die Schwester nimmt bei Ihnen Blut ab und sie misst ihren Blutdruck. Okay. Okay. Und ich werde mit meinem Oberarzt sprechen, wie wir weiter vorgehen. Okay. Ja, machen. Es ist zu früh, etwas genau zu sagen. Okay. Jetzt. Ja. Nehmen Sie bitte Platz im Wartezimmer. Ja, ich komme gleich. Okay. Vielen Dank. Können wir so machen, ja. Gut. Hallo. Hallo. Guten Tag, Frau Lippert. Ich komme vom Kardiologie, Dr. Mahmut. Ja. Unsere Kollegen sagten, wir haben einen Patienten in der Notaufnahme mit Brustschmerzen. Also komme ich sofort. Diese Information ist sehr wichtig. Deswegen möchte ich sehr sein, ob mit Ihrem Herzen alles in Ordnung ist. Ja. Wir müssen die Ursache Ihrer Beschwerden sofort diagnostizieren und abklären. Ich möchte ein EKG schreiben und gleichzeitig nehme ich Ihnen Blut ab und über einen Monitor liege ich mit Ihnen Monitor an. Okay. In der Zwischenzeit können wir unsere Gespräche fortsetzen. Zusätzlich habe ich einige Fragen, Frau Lippert. Ja. Haben Sie Schluckbeschwerden? Schluckbeschwerden? Nein. Haben Sie öfter Sodbrennen oder Säuresaufstoßen? Nein, habe ich noch nie gehabt. Haben Sie Halsrasen, Stolpern? Vielleicht in den letzten Wochen, wenn Sie mich so fragen, kann das sein, dass ich mal, ich muss zwei Stockwerke steigen mit der Treppe und da ist es mal passiert, dass als ich oben auf dem zweiten Stock war, dass mein Herz sehr schnell schlug. Haben Sie auch etwas unregelmäßig. Okay. Aber das wurde dann wieder besser. Haben Sie kalte Schweißigkeit jetzt momentan? Vorhin, als ich erbrochen habe, da war mir auch etwas schweißig und kalt, ja. Haben Sie gibt es Kontrastmittelallergien? Ich habe noch nie Kontrastmittel bekommen. Ja, okay. Dankeschön, ja. Das war's. Okay. Vielen Dank, Herr Doktor Gündüz. Ja, das war sehr hilfreich. Okay. Können wir anfangen, Arsene Geçipri? Ja. Okay. Schön. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte über eine neue Patientin berichten. Darf ich? Ja. Jutta Lippert ist eine 56-jährige Patientin. Groß und ich habe vergessen zu fragen. Sie sei verheiratet und habe zwei Kinder. Sie arbeitet als Architektin. Sie stellte sich vegan seit zwei Stunden bestehender Druckgefühl im Druckgefühl im hinter Brustkorb, ja, Thorax. Retrosternale, seit zwei Stunden bestehender retrosternaler Beschwerden im Sinne eines Druckgefühls vorher. Ja, retrosternale Beschwerden. Und des Weiteren klagte die Patientin über zweimal aufgetretene aufgetretene erbrochen. Ja, die das erbrochen, das erbrochene sei sei gelblich und schleimig gewesen. Die keine Blut die Fragen nach Blut wurde verneint. Blut erbrochene wurde verneint. Die Patientin, ist die Patientin kreislaufstabil? Ich habe nicht kontrolliert. Ja, in diesem Alter ja, muss man unbedingt Vitalparameter mit diesem Beschwerden Vitalparameter kontrollieren. Kontrollieren. Ja, ja, ich mache gleich sofort. Okay. Gibt es Auffälligkeiten in der Vorgeschichte? Gibt es Risikofaktoren bei der Patientin? Risikofaktoren, ja. Der Vater, der Vater sei an einer Myokardinfarkt im Alter von 68 gestorben. Ja. Und die Mutter leidet an arterieller Hypertonie und Diabetes mellitus. Okay. Und Bruder auch, der Bruder wurde wegen, wegen einer Herzkrankheit operiert, Bypass operiert. Okay. Und persönliche Risikofaktoren bei der Patientin? Nikotinabusus wurde mit 37 Pekeliers bejaht. Das ist ein großer Risikofaktor. Es besteht bei der Patientin ein Nikotinabusus ja. über 37 Package Years. Ja. Okay. Und an Vorerkrankungen ergab sich Hypothyreose seit 20 Jahren. Ja. Und Zustand nach Tonsillektomie im Alter von ja. mit acht Jahren und mit 15 Jahren Appendektomie. Okay. Gut. Ja. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, das ist Akut-Koronar-Syndrom. Ja, die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine Akut-Koronar-Syndrom. Besonders es könnte Hinterwand im Hinterwand Infarkt. Okay, gut. Mit der Verdachtsdiagnose bin ich einverstanden. Was kommt differenzialdiagnostisch in Betracht? Als Differentialdiagnose kommen Aortendissektion. Aortendissektion, ja, okay. Aortendissektion hin. Kommen in Betracht. Und ja, auch Pulmonärembolie muss auch ausgeschlossen werden. Okay. Da fehlt vielleicht so die ganz akute Dyspnoe im Rahmen der Lungenembolie. Ja, ja, die Patientin hat keine Dyspnoe. Okay. sie habe in der letzten Zeit belastungsabhängige Herzrasen und sie habe Vertigo, okay. Übelkeit. Ja. Okay. Also die Patientin, die Verdachtsdiagnose auf ein akutes Koronarsyndrom, denke ich, ist die wichtigste. Und die muss auch, wie der Kollege eben gesagt hat, möglichst früh beachtet werden. Deswegen als erstes, wenn Sie die Anamnese erheben, und Frau Lippert hat das Ihnen geschildert mit der Übelkeit und dem Druckgefühl. Es ist nicht so klassisch wie vielleicht bei manchen Männern, aber Frauen haben ja manchmal sehr etwas untypische Symptome eines Herzinfarktes. Da müssen Sie daran denken, also Blutdruck messen, an den Monitor anlegen, Sauerstoff messen. Sofort EKG schreiben. Schreiben. Ja. Und das beruhigt auch die Patientin. Sie tun etwas, aber machen gleichzeitig die Anamneseerhebung. Also zu Anfang sagen, Frau Lippert, ich schließe Sie jetzt an einen Monitor an, das dient Ihrer Überwachung, und ich mache ein EKG, veranlasse ein EKG und messe Ihren Blutdruck. Dann haben Sie schon mal wichtige Werte. Eventuell können Sie ihr dann vielleicht sogar auch ein, zwei Sprühstöße Nitro-Spray geben, um zu schauen, ob das vielleicht anspricht und ihr diesen Druck verbessert. Ja? Das kann man ja parallel machen lassen oder machen. Und wichtig ist in so einem Fall eine sehr gezielte Anamnese zu machen, um auch handeln zu können. Die anderen Dinge, was vielleicht die Kinder machen, ob die zu Hause wohnen und ob sie in einer Wohnung wohnt oder in ein Haus hat, die sind zwar auch wichtig, aber im Vordergrund steht jetzt erstmal die Akutdiagnostik und Akutbehandlung, um nichts zu übersehen. Na, das ist, finde ich, sehr wichtig. So, ich denke, Sie haben die medizinische Fachbegriffe einige genannt. Denken Sie noch dran an Übelkeit und Erbrechen. Das würde ich dann nicht sagen, sondern Nausea, Vomitus. Das soll vielleicht gemacht werden noch. Und nicht sagen Oberkörperdruck oder Schmerz. Dann sollten Sie sagen retrosternale überwiegend retrosternale Beschwerden, um das Ganze eben in dieses Fachmedizinische zu übersetzen. Wenn Sie etwas überlegen, ich mache es jetzt mal vor, machen Sie ganz oft so. Und dann halten Sie Ihren Kopf und dann halten Sie die Hand teilweise vor den Mund dabei. Versuchen Sie das nicht zu machen. Okay. Ja? Lieber halten Sie sich an einem Bleistift fest, an einem Schreiber und am Blatt Papier, dass Sie nicht die Hand so ins Gesicht und davor nehmen. Das ist dann oft schwer verständlich vielleicht, aber es ist souveräner, wenn Sie möglichst offen sitzen und nicht die Hand so davor nehmen. Ja. Ist mir nur jetzt aufgefallen, ne? Dass Sie da vielleicht drauf achten. Ja? Okay. Gut. Und lieber im Anfang, auch wenn es vielleicht dann gar nicht stimmt, aber lieber im Anfang sagen, ich schließe Sie an einen Monitor an, ich messe Ihnen den Blutdruck und gegebenenfalls vielleicht ein EKG, dann haben Sie das Nötigste erstmal gemacht. Und damit dann brauchen Sie sich auch keine Vorwürfe machen lassen. Und das ist erstmal wichtig. Na? Ja, und deswegen hat der Moderator ja auch durchaus gesagt, ich komme von der Kardiologie und ich kümmere mich jetzt so drum. Das war schon sehr hilfreich. Manchmal denkt man nicht daran. Ja. Die Hand. Jetzt gerade wieder. Ja, das ist schwierig, weiß ich. Aber dafür machen wir jetzt ja dieses Training. Ja. Okay. Gut. Und Sie haben